fucking Glas und das ist wie Geld. Für wir heißen alle mal so, was die Blase hält. Heute Abend, da ist ein Fest, da gehen wir erstmal hin. Es ist uns einfach scheißegal, wer eingeladen sind. Das sind die Bier-Trinker. Wir gehen auf jede Party und haben unseren Spaß. Wir werden niemals müde und trinken Glas auf Glas und saufen, was die Blase hält. Das haben wir wie besessen. Das Ganze fehlt das ganze Land, das ist sofort aufgefressen. Die Menschen auf der Party, die waren zwar wirklich toll. Wenn wir haben sie nur verarscht, sind wir schon wieder voll. Wir sind die Bier-Trinker. Wir gehen auf jede Party und haben unseren Spaß. Wir werden niemals müde und singen Glas auf Glas und saufen, was die Blase hält. Bier-Trinker, die Bier-Trinker, die Weih-Bier-Trinker, die Weih-Bier-Trinker.